Und leiden Sie unter Übelkeit oder haben Sie schon mal erbrochen? Ja, mir ist übel und ich habe einmal erbrochen. Wie sah das Erbrochenes aus? So gelb, schleimig. Nein. Haben Sie Blutspuren bemerkt? Nein, habe Oh, ich nicht ja. gesehen. Nein. Leiden Sie unter noch Herzschmerzen oder Brustschmerzen? Nein, habe ich Nein. nicht. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpern bemerkt? Also mein Puls ist etwas höher, glaube ich, aber das liegt, glaube ich, am Fieber. Haben Sie kein Engefühl? Nein. Und sind Ihnen Husten oder Atemnot aufgefallen? Nein. Nein. Und haben Sie Fieber und haben Sie die Fieber gemessen? Ja, ich habe Fieber. 38,8. Haben Sie keine Medikamente deswegen Nein, noch bis jetzt eingenommen? nicht. Bis Bis jetzt jetzt nicht. Das nicht. Fieber habe ich auch erst vor einigen Stunden gemessen. Und haben Sie die ähnliche Beschwerden früher gehabt? Nein, noch nie. Haben Sie Schluckbeschwerden oder Halsschmerzen? Nein, habe ich nicht. Keine Schluckbeschwerden. Und wie haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Stuhlgang ist in Ordnung. Beim Wasserlassen habe ich bemerkt, dass das etwas brennt. Und ich muss oft Wasser lassen. Öfters als sonst. Haben Sie oder hat sich der Urin in letzter Zeit dunkler Der Urin ist etwas, verändert, ja. er ist nicht so klar. Sonst ist der Urin immer sehr klar. Und jetzt ist er etwas, ja, wie sagt man, trübe. Trübel. Ja. Wie ein Meint Schleier. diese Eizrig, oder? Meinten Sie Er ist wie Eiter? ein Schleier auf dem Urin. Er ist nicht so klar. Sonst kann man, ist der Urin sehr klar und jetzt ist er eher so milchig. Und ja, haben Sie noch Lendenschmerzen? Also hauptsächlich ist der Schmerz hinten im Rücken, auf Hinter der rechten Rücken, Seite, rechte rechten Seite. Seite und Bauch auch. Ja, Bauch Am auch ein Bauch auch. bisschen, aber mehr im Rücken. Und ja, wie schlafen Sie in der letzten Zeit oder haben Sie Schlafprobleme? Normalerweise schlafe ich gut, aber die letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen, wegen dieser Beschwerden. Wegen dieser Beschwerden. Ja. Und ist Ihnen schwindelig? Nein, ist Nein. nicht. Ist nicht schwindelig. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ist der gut, aber jetzt so seit 2 Tagen nicht so gut, weil mir ist ja übel und ich habe ja auch erbrochen. Da habe ich nicht so guten Appetit. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht gehalten. Waren Sie deswegen bei einem anderen Arzt? Nein, Gegen diese Schmerzen? nein, nein, Nein, nein. Sie sind direkt zu uns gekommen. Ja. Und leiden Sie an chronischer Erkrankung? Ja, ich habe seit 20 Jahren habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Und da wurde mir gesagt, dass das eine chronische Schilddrüsenentzündung sei. Und da muss ich auch ein Medikament nehmen. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Das Mittel heißt Erinnern Sie sich die Namen Ihrer Krankheit? Zum Beispiel, das kann Man hat Hashimoto gesagt, das sein. wäre eine chronische So war Schilddrüsenentzündung. das. Man hat irgendwie gesagt, das sei eine Autoimmunerkrankung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und Sie haben gesagt, dass Sie Ötrux einnehmen. Ja. Wie viel Milligramm? Dahinter steht 50 und da nehme ich eine morgens, eine Tablette. Morgens nehmen Sie. Und besteht bei Ihnen noch andere Ja, Erkrankungen? ich habe noch eine Allergie auf Hausstaubmilbe, Hausstaub Wie äußert sich und auch das? Pollenallergie, Gräser und Getreide. Und da habe ich schon zweimal so eine Spritzenbehandlung gemacht, eine Desensibilisierung. Das hat etwas geholfen, aber noch nicht so richtig. Wie äußert sich die Allergie bei Also Ihnen? hauptsächlich an den Schleimhäuten, Nase, Augen, Nase läuft, die Augen Tränen und im Sommer manchmal, wenn Getreide und Gräser stark sind, dann habe ich auch manchmal Asthma. Und dann muss ich auch in dieser Zeit, das sind so 2, 3 Wochen, nehme ich dann auch zwei verschiedene Asthmasprays. Wie heißt dieses Medikament? Das Wie eine heißt? Asthmaspray heißt Budes, Budes und das andere Salbutamol. Bei Bedarf wünschen Sie das, Ja, oder? Budes nehme ich dann in dieser Zeit dann regelmäßig für 2, 3 Wochen und Salbutamol bei Bedarf. Und gibt es bei Ihnen noch andere Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Nein, sonst nein, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, im Alter von 12 Jahren wurde ich an der rechten Leiste, am Leistenbruch operiert, auf der rechten Seite. Da war ich 12 Jahre alt. Verlief die Operation Komplikation, ne? Die war in Ordnung, ja. Und War alles in Ordnung. vor 11 Jahren hatte ich einen Kaiserschnitt bei der Geburt meiner Tochter. Das war vor 11 Jahren. Und vor 5 Jahren hatte ich mir den linken Unterarm, beide Knochen gebrochen. Beide Knochen am Unterarm. Ich glaube, das ist Elle und Speiche. Habe ich gebrochen gehabt durch einen Sturz mit dem Fahrrad und das musste operiert werden. Und beide Handgelenke haben Sie gesagt, oder? Nein, links, nur der linke Nur Unterarm. linke Aber Unterarm. beide Knochen. Da sind ja, Beide glaube ich, Knochen. zwei Knochen. Ja. Wurde bei Ihnen eine Kaiserschnitt Ja, durchgeführt? Kaiserschnitt vor 11 Jahren. Meinten Sie total Gebärmutter entfernen oder Nein, nur nur Kaiserschnitt bei der für Geburt, ne? Geburt, ja. Kaiserschnitt, Geburt, ja. Ja, für Geburt. Ja, und gibt es in Ihrer Familie wichtige und chronische Erkrankungen? Also mein Vater, der ist 68 Jahre alt. Und seit 5 Jahren muss der dreimal pro Woche zur Blutwäsche, weil er eine schlechte Nierenfunktion hat. Blut? Was? Wäsche, Wäsche. Das wird das Blut gereinigt, weil die Niere nicht mehr verarbeitet, die Niere. Seit 5 Jahren. Ja. Wegen Niereninsuffizienz, oder? Also schlecht funktionierender Niere, ja. Und die Mutter ist noch am Leben? Die Mutter ist auch 68 Jahre alt und bei der Mutter wurde vor 2 Jahren ein Krebs am Enddarm festgestellt. Also am Enddarm, ein Krebs, der musste operiert werden. Das war wohl sehr schwierig, aber es ist gut geworden und sie fühlt sich im Augenblick wohl. Das geht. Ja. Und haben Sie Geschwister? Ja, einen Bruder. Der hatte als Kind einen Wasserkopf. Und dann bekam er ein kleines Röhrchen, einen Schlauch vom Kopf in den Bauchraum und dann wurde das überflüssige Wasser da in den Bauchraum abgeleitet und das hat wohl gut funktioniert. Und er hat jetzt seit einigen Jahren eine chronische Darmentzündung. Ich weiß aber nicht genau den Namen und das ist manchmal, hat er sehr viel Blut im Stuhl. Muss dann auch immer dementsprechende Medikamente nehmen. Wie alt ist er? Der Bruder So ist sagst 36. 36. Und sind Sie verheiratet? Ja, Und was machen Sie beruflich? wir wohnen zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter. Ja. Sie haben noch eine Eine Tochter. Tochter, ja, 11 Jahre alt. Ist sie gesund? Ja. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Verkäuferin in einem Schuhgeschäft. Schulgeschäft. Schulgeschäft. Schuhgeschäft für Schuhe. Schulgeschäft. Schuhe. Und haben Sie Haustiere? Nein, keine Haustiere. Waren Sie in Nestland seit im Ausland? Ich war in Italien im, wann war das? Im Herbst, im Oktober war ich eine Woche in Italien, in Rom. Aber sonst war ich nicht im Ausland. Haben Sie irgendwelche Beschwerden nach der Reise Nein, gehabt? nein. Und Ihre Regelblutung ist Ihre Regelblutung Ja. regelmäßig? Ja. Ja, Sie zuletzt haben vor 2 Wochen. Gibt es eine Möglichkeit für Schwanger Das glaube ich Haft? nicht. Ja, Nein, nein. das glaube ich nicht. Und Frau Ostermann, Sie haben gesagt, dass Sie häufig Wasser lassen müssen. Und wie häufig müssen Sie am Tag Wasser lassen? Also pro Stunde mindestens einmal, Pro manchmal Stunde. zweimal, manchmal zweimal. Wann treten diese Beschwerden besonders auf? In der Nacht oder Nein, auch tagsüber. Das ist jetzt ja tagsüber? erst seit 2 Tagen ist das ja. Vorher war das nicht. Vorher war alles in Ordnung. Und Sie haben keine Blutverspürung im Urin bemerkt, oder? Habe ich nicht gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Und leider sind da Schweißausbrüche noch. Ja, ich habe jetzt in der letzten Nacht sehr stark geschwitzt. Besonders in der Nacht. Ja. Ich habe meine alle Frage gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen über Ihre Beschwerden? Ja, was kann ich haben? Was kann das sein? Ja, Frau Ostermann, das ist so, für die richtige Diagnose zu stellen. Aber natürlich, ich habe oder ich vermute wegen Ihrer Beschwerden eine Diagnose. Aber zur Bestätigung oder um die Diagnose zu bestätigen, müssen ja einige Untersuchungen, weitere Okay, gut. Untersuchungen durchführen und Blut abnehmen. Nach der Ergebnisse können wir nochmal über Ihre Beschwerden und Krankheit sprechen. Okay, das können wir gut machen. Gut, danke. Dann haben Sie jetzt erstmal einige Minuten Zeit. Denken Sie an die Übersetzung der Patientensprache in Fachsprache. Und Kolleginnen und Kollegen, die zugehört haben, haben vielleicht doch Ergänzungsfragen. Oder sind alle wesentlichen Fragen gestellt worden, die wichtig sind für eine Diagnosefindung dann? Das kann, ich kann das fragen. Sie haben gesagt, dass Sie am rechten Bauch leichte Schmerzen haben, aber wo können Sie Ihre Schmerzen genau lokalisiert? In der Oberbauch oder? Am Bauch sind es mehr so in der Mitte, aber der Hauptschmerz ist am Rücken, rechts. Ja. Rechts am Rücken, da am In Ende, der Mitte. wo die Rippen sind, wo die Rippen zu Ende sind, da unten. Ne? Ja? Ja, danke schön. Okay. Ja, wenn sonst. Und noch letzte Frage. Ja. Haben Sie Veränderungen an Ihrem Gesicht oder Ihrem Körper bemerkt? Ich meinte die Farbe Veränderungen. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein. Vielleicht sind Sie gelblich Nein. geworden. Nein. Ja. Dankeschön. Gut, dann lasse ich Sie jetzt 2, 3 Minuten in Ruhe. Dann können Sie sich konzentrieren. Ich komme gleich wieder zu Ihnen und dann stellen Sie die Patientin bitte vor. Danke, bis gleich. Dankeschön. Ja, vergessen zu fragen, dass Ihre Schmerzen derzeit schlimmer oder besser geworden sind. Aber ja, ich kann so weiterführen. Guten Tag, Herr Chefarzt. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Patienten vorstellen. Wenn Sie Zeit haben, kann ich anfangen. Ja, habe ich. Ja, es handelt sich um Frau Anna Ostermann. Sie ist 38 Jahre alt. 20. April 1987 geboren. 1987, ja. Ich schreibe das gleich auf. Okay. Ah, nein, das ist falsch. Ich habe das nicht bemerkt. Okay. Oder ich habe ja so gehört. Und sie ist 1,70 Meter groß und 64 Kilogramm schwer. Okay. Der Patientin stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen bestehende, dauerhafte, dumpfartige und langsam aufgetretene Rückenschmerzen am rechten Bereich. Und leichte Ja, und Sie können, sagen Sie vielleicht, die Patientin stellte sich wegen seit 2 Tagen bestehender, dumpfer und drückender, dorsaler Schmerzen, dorsal, ja, ja, im dorsale Rücken Schmerzen. und auch im linken Mittelbauch befindlicher Schmerzen, also Ja, leichte dorsal, Schmerzen. ja, vor, ja. Und die Schmerzintensität wurde mit 4 von 10 auf der Schmerzskala bewertet. Es gab keinen Auslöser für die Schmerzen und die Patientin hat keine Medikamente dagegen eingenommen. Und die Fragen nach Dyspnoe und Palpitation sowie Schmerzen und wurden verneint. Darüber hinaus berichtete sie über Insomnie und Nausea und einmaliges gelbliches und schleimiges Erbrochen. Ja, oder Emesis, einmalige Emesis. Ah, Ja. Emesis. Und sie klagt über Inappetenz, Dysurie und Polykysurie sowie erhöhte Fieber mit 38,8. Ja, sagen Sie ruhig, dann es bestehen febrile Temperaturen von 38,8. Wissen Sie, wo die Patientin das gemessen hat? Ah, nein, ich habe nicht gefragt. Ja, Während der Untersuchung kann ich nachfragen. sollten Sie möglichst immer fragen, wo, ja, in diesem Falle im Mund, also oral, ja, oral gemessen. 38,8, ein wichtiger Hinweis. Febrile Temperaturen. Ja, und sie hat, ich versuche kurz zu wiederholen, was Sie mir berichtet haben. Eine 38-jährige Patientin, seit 2 Tagen Beschwerden, Fatigue, rechtsdorsale Schmerzen, die auch im rechten Mittelbauch sind, aber hauptsächlich dorsal. Schmerzgrad um 4. Der Schmerz ist dumpf und bohrend beschrieben. Es besteht Nausea und einmalige Emesis. Das Erbrochene ist gelblich-schleimig, kein Blut. Es besteht eine Dysurie und Polykysurie. Ja? Ja. Gut. Ja, fahren Sie bitte Und fort. Anfallerkrankungen sind bei ihr seit 20 Jahren eine Hypothyreose bekannt und sie leidet an Allergie gegen Halsschlutatmilben, Greise und Pollenallergie und Okay. Ja, und Getreideallergie. die Hypothyreose, da hat die Patientin noch was zu gesagt, was das sein kann eventuell. Ja, das kann Ja, Hashimoto-Thyreoiditis sein, wahrscheinlich da eine. sie hat gesagt, dass diese Erkrankung autoimmun ist. Ja, also wahrscheinlich eine Hashimoto-Thyreoiditis. Kann man sagen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Wir ja. wissen es nicht Ja, da genau, ich. aber wahrscheinlich. Gut, dann Und ich würde ich gerne vermute. wissen, Hausstaubmilbenallergie, okay, und Pollen auf Gräser und Getreide. Wird das behandelt? Sie würde mit Hypersensibilisierungstherapie behandelt. Sie hat schon dreimal Ja, erhalten, ja. erhalten und diese Allergie äußern sich mit Rhinitis und Asthma. Und sie oder in Medikament in Bezug auf die Medikamente nimmt sie regelmäßig Ötrox 50 Milligramm morgens und Salbutamol-Spray bei Bedarf ein. Okay. Nein, ich möchte das Ja. regulieren. Sie nimmt Ötrox 50 Milligramm morgens ein und sie benutzt bei Bedarf Budesum Ja, okay. Salbutamol-Spray. Denken Sie bitte dran, Schilddrüsenpräparate werden in Mikrogramm dosiert, kein Ah, Milligramm. kein Milligramm, ja, Sie haben Sie recht, nimmt nicht Programm. Eutirox 50 Mikrogramm. Ja, okay. Gut, das sind die Medikamente. Ich glaube, sie hat gesagt, Budes nimmt sie, wenn die Gräser sind, 2, 3 Wochen lang, zweimal am Tag und Salbutamol bei Bedarf. Na? Gut, ist die Patientin schon einmal operiert worden? Ja, sie ist im Alter von 12 wegen Leistenhernie rechts operiert worden Ja, und Leistenhernie ist teilweise medizinisch und teilweise Patientensprache. Kennen Sie Leistenhernie? Inguinal, Hernie Hernia inguinalis, ja, Inguinalhernie. Und die Operation ist dann eine Herniotomie. Ja, natürlich, okay, das war im Alter von 12 Jahren. Und was gab es noch für Operationen? ja. Sie hat sich vor 11 Jahren eine Sektio Caesarea Ja. untersuchen und dies vor 5 Jahren Ja. nach einem Fahrradunfall wegen Unterarmfraktur links operiert wurde. Was war die Fraktur? Woraus bestand die Fraktur? Welche Knochen? Ja, die beiden Knochen, Elle und Steiche, Radius und Ulna, Ulna-Fraktur ne? hat sie erlitten. Ja, eine linksseitige Ulna- und Radiusfraktur musste operiert werden. Ne? Okay, mehr müssen wir gar nicht wissen und sagen, die Patientin hat das ja nur berichtet. Wir wissen gar nicht, was da für eine Technik oder was gemacht wurde, aber nur die Angabe erstmal. Gut, das waren die Und Operationen. Raucht die ja, Patientin? Raucht die Patientin? also ich habe das Haben Sie nicht vergessen. gefragt. Die Ja, ich Patientin habe. ist Nichtraucherin. Und sie trinkt 2 Gläser Wein pro Woche. Zwei Gläser. Gut, gibt Tja. es Auffälligkeiten in der Familie? Ja, familienanamnestisch besteht bei Vater eine Dialysepflichte Niereninsuffizienz seit 5 Jahren Okay. und die Mutter Wie alt ist der Vater? Entschuldigung, wie alt? 68 Jahre alt Ja. Okay. Jesus seid und die Mutter noch, die Mutter ist noch 68 Jahre alt und leidet an Enddarmkrebs und Kolonkarzinoma. Das kann Ja, Enddarm. anders. Wie ist die anatomische Bezeichnung für den Enddarm, das letzte Stück des Darmes vor dem Sphinkter? Das, was man mit einem Finger palpieren kann. Was machen Sie da? Welches Organ palpieren Sie? Das ist das Ja, Rektum. eins, also Rektum. ja, rechts. Rektum, ja? Also die Rektumkarzinom. Patientin hatte vor 2 Jahren wohl ein Rektumkarzinom, ja, Und Rektumkarzinom, und wurde er daran müsste operiert. operiert werden, Ja, ja. okay. Und sie hat einen Bruder. Der Bruder hat in der Kindheit ja, Wasserkopf. Ja, da gibt es einen Fachausdruck. Kennen Ja. Sie ihn? Nein, ich weiß das nicht. Ja, da unten steht es Hydrozephalus. Hydron, ja, natürlich. Hydrozephalus ist der Wasserkopf, ja, und dann wird eine Drainage gelegt, oft dann subkutan in den Bauchraum, und das wird dann ein Shunt, ein peritonealer Shunt, der wird dann gelegt, und dann wird es entlastet. Was hat der Bruder denn noch? Ja, der Bruder leidet an noch chronische Darmentzündung. Und das kann Welche zwei Erkrankungen kommen in ja, Frage? das kann Crohn und ulcerativ Ja, also Colit Colitis sein, können Sie ulcerosa Colit, ja, oder und Morbus Crohn, Morbus Crohn ne? sein. Enteritis regionalis oder so. Ja, das wissen wir nicht genau. Manchmal hat er wohl, wie die Patientin sagte, stark blutige Stühle. Gut. Das ist erstmal nur eine Angabe. Wir haben die genauen Diagnosen noch nicht vom Bruder, ne? Im Rahmen der Familienanamnese. Gut, jetzt ist meine Frage, spannende Frage: Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf einen Nephrolithiasis hin, meiner Meinung Ja. nach, da sie Polakisüre, Disüre und Fieber und ja, fatigue. Nephrolithiasis, würden wir eventuell sagen, kann es eher einen kolikartigen Schmerz geben, wenn es eine Ureterkolik ist oder so etwas. Das macht ja oft so Kolikschmerzen, die auch dann oft stärker sind als 4 in der Angabe. Und Ist dies es vielleicht? ja, eher eine Itis, ne? Eine Entzündung. Und da denken wir fast Der eher Harnweg. an eine Pyelonephritis, weil der Hauptschmerz ist rechts dorsal im Rücken. Ja? Wenn Sie die Patientin untersuchen gleich und Sie machen eine Perkussion und klopfen das Nierenlager, dann wird das sehr schmerzhaft sein. Ja, das ist ein klopfschmerzhaftes Nierenlager. Die Patientin wird sagen: Bitte nicht mehr, stopp, es tut so weh. Ja, das spricht schon für eine Pyelonephritis. Wir haben die Dysurie, wir haben die Polakisurie, wir haben Fieber. Eine Nephrolithiasis macht nicht immer Fieber, es sei denn, es Natürlich. führt zu einem starken Staunen. Ich bin jetzt Das kein weiß, Urologe. Vielleicht gibt es viele Urologen bei den ja, Kollegen, natürlich. Das aber weiß ich würde gerne eine eine Entzündung, auf Pyelonephritis. eine Entzündung hin, ja. Ja, fragen Sie bitte noch Differentialdiagnose. Ja, als differenzielle Diagnose kommen in Nephritis Okay. und Cystitis. Ich würde immer noch an ein Organ denken, an was In wir dann Betracht. oft nicht Ja, denken. Pankreas. Ja, und was ist mit Das einer Appendizitis sein. Appendizitis? Ja. Das würde ich immer noch ins Spiel bringen. Eine Appendizitis, die atypisch ist vielleicht vom Schmerzcharakter, aber es kann In die sein. Mitte hat sie Ja, Schmerzen, leichte Schmerzen es kann gehört. sein. Aber Sie werden ja allein aufgrund der körperlichen Untersuchung schon sehr viele neue Zusatzinformationen bekommen und können dann bestimmte Dinge vielleicht schon eher ausschließen oder nicht. Natürlich auch Laboruntersuchung, Urinuntersuchung und dann wird das, denke ich, so sein. Gut, vielen Dank. Ich habe Sie gut Dankeschön. verstanden. Sie wissen auch viele Fachbegriffe, sehr viele. Sie setzen sie auch gut ein. Im Anfang, das machen Sie jetzt wieder. Wenn Sie die Vorstellung gemacht haben, so haben Sie im Anfang immer so gemacht. Den Stift in den Mund oder die Hände, versuchen Sie das möglichst nicht zu tun. Ja, Ja, ich aber ich weiß, lohne das ist der Stress. Das Ja. ist der Stress. Ne? Ja. Aber das ist so. Das ist meine Beobachtung. Nochmal. Ja. Normalerweise, wenn ich unter Stress bin, sage ich immer, Ja, aber aber jetzt, das, das ist meine am Anfang neue hatten Sie sehr Tick. oft die Finger, aber das ist ein Ausdruck von ein Stress. Ja. Es geht mir wahrscheinlich genauso. Ja, aber ich habe es beobachtet. Ne? Ja, Aber ich ich will finde, lesen. Sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben das auch sehr systematisch gemacht. Und ja, haben Sie irgendwann Dankeschön. bald Prüfung? Ja, nächste Woche. Wo? Am 18. April. Und wo ist das? In München. In München. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Ja, Prüfung. vielen Dank. Na, und ich Ja, ich habe bin ein. nicht so gut. Ich fühle mich nicht gut vorbereitet, aber ich möchte probieren. Ja, aber ich Ja. habe ein gutes Gefühl. Ich probieren Ja, Sie das auf alle Fälle. Dankeschön. Vielen Ja, Dank. und ich sage noch mal kurz: Wir können gerne nächste Woche Donnerstag wieder machen. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal jetzt alle einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Schönes Ciao. Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.